1. Wister nicht, Bruder, ich spreche zu Menschen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur so lange Macht über jemanden hat, wie lebt. 2. Ein verheiratet Frau ist beispielsweise gesetzlichen Rennmann gebunden, solange ihr lebt, stirbt o jedoch, ist sie von der gesetzlichen Verpflichtung im Gegenüber entbunden. 3. Wenn sie sich also zu Lebzeiten eines Mannes einem anderen hingibt, gilt sie als Ehebrecherin. Nach seinem Tod ist sie jedoch frei vom Gesetz und begeht keinen Ehebruch, wenn sie erneut heiratet. 4. Ebenso seid auch mein Bruder, durch den Leib Christi für das Gesetz gestorben, damit er nun einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt wird, für Gott Frucht zu bringen. 5. Denn als wir noch von unserer menschlichen Natur bestimmt waren, wirkten die sündigen Leidenschaften, die durch das Gesetz geweckt wurden, in unseren Gliedern und Fürten zum Tod. 6. Jetzt aber sind wir vom Gesetz befreit, die wir dem gestorben sind, was uns gefangen hielt, so dass wir Gott in der neuen Weise des Geistes dienen und nicht mehr nach der alten schriftlichen Satzung. 7. Was folgt daraus? Ist das Gesetz etwas Sünde? Keenswegs, viel mehr hat ich die Sünde von das Gesetz gar nicht erkannt, denn ich was nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht sagt, du sollst nicht begehren. 8. Die Sünde nutzte jedoch das Gebot als Gelegenheit, mg dort von Begierde in mir zu wecken, denn von das Gesetz ist die Sünde machtlos und wie tot. 9. Eins lebte ich von das Gesetz, doch als das Gebot kam, erwacht die Sünde zum Leben, warend ich geistlich den Tod erlitt. 10. So sich das Gebot, das eigentlich zum Leben führen sollte, für mich als ein Ersatz des Todes. 11. Die Sünde ergriff die Gelegenheit, tauschte mich durch das Gebot und benutzte es schließlich, mich zu toten. 12. Daraus las sich schließen, dass das Gesetz und sich heilig ist und das Jeds einzeln Gebot heilig, gerecht und gut bleibt. 13. Hat also das Gut meinen Tod verursacht? Sicherlich nicht, es war die Sünde, die das Gut benutzt, den Tod herbeizuführen, damit war es Wesen und ihr extrem verflitschkeit durch das Gebot sich bar werden. 14. Wir wissen zwar, dass das Gesetz geistliche Natur ist, ich jedoch bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, der als Sklaven die Sünde verkauft wird. 15. Ich verstehe mein eigenes Handeln nicht, denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern genau das, was ich zutiefst verabschiede. 16. Wenn ich aber das tue, was ich eigentlich nicht tun will, erkenne ich damiten, dass das Gesetz gut und richtig ist. 17. In diesem Fall bin nicht mehr ich selbst der Handelnd, sondern die Sünde, die in mir wohnt, bestimmt mein Verhalten. 18. Ich bin mir bewusst, dass in mir, also in meiner menschlichen Natur, nichts Guts wohnt, so habe ich den Wunsch, das Gut zu tun, aber die Kraft zur Ausführung fällt mir. 19. Denn ich vollbringe nicht das Gut, das ich beabsichtige, sondern ich tue das Böse, das ich eigentlich vermeiden möchte. 20. Wenn ich jedoch gegen meinen Willen handle, bin nicht mehr ich der Verursacher, sondern die Sünde, die in mir ihren Platz gefunden hat. 21. Ich entdecke also ein Prinzip, obwohl ich den Vorsatz habe, das Gut zu tun, ist das Böse denkständig bei mir präsent. 22. In meinem innersten Stimm ich dem Gesetz Gottes mit großer Freude zu und bejahe seine Forderungen. 23. Doch ich bemerke in meinem Körper ein anderes Gesetz, das gegen die Übersügung meiner Vernunft kämpft und mich gefangen hält unter der Herrschaft der Sünde. 24. Ich bin ein zutiefst unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem Körper befreien, der dem Tod geweiht ist. 25. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Zusammenfassend las sich sagen, mit meiner Vernunft dien ich dem Gesetz Gottes, doch mit meiner menschlichen Natur bin ich dem Gesetz der Sünde unterworfen.